Da sind wir wieder und weiter geht's mit dem Mo. Ja, wie bereits angekündigt, hören wir uns gleich das Interview an mit Razvan. Er ist ein Aktiver, der sich auch an der Besetzung in einer University of Bukarest beteiligt hat. Diese fand am 26. März statt. Aber nicht nur an einer Universität in Bukarest fand eine Besetzung am 26. März statt, sondern auch das Amphitheater der Babes Bolyai Universität in Cluj, was ebenfalls eine Stadt ist in Rumänien, wurde ebenfalls besetzt an dem Tag. Und mit dieser Aktion wollten sie einen gemeinsamen Raum schaffen, wo sie gemeinsam diskutieren, reflektieren und auch gemeinsame Interessen formulieren können. Und laut Aussage aktiver vor Ort richteten sich die Besetzungen auch gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Bildung und sollen auch ein Akt des Widerstandes gegen Hochschulen, die wie Humankapitalfabriken funktionieren, sein. Die Besetzungen hielten etwa 2 Wochen, also ungefähr bis Mitte April, und bestehen somit nicht mehr. Aber lass uns einfach mal reinhören in das Interview. In the university system and to create an open space for dialogue, debate and social cohesion. And what kind of problems do you have? I think the general problems like the budget, like, I don't know, discrimination, because here in Romania it's a big problem. I don't know, the way of teaching. Okay. The problems we had teaching the debates during the occupation, I think it's gonna be a big. Ja, also wie wir eben gehört haben, wurden die Besetzungen in Cluj und in Bukarest von autonomen, also unabhängig von einzelnen Personen organisiert und durchgeführt. Sinn der Sache war es, eine Art offenen Raum zu schaffen, um einerseits sich mit der Thematik intensiver auseinanderzusetzen, mit den Problemen, die sie in ihrem Alltag verspüren, um auch über den Haushalt zu diskutieren für die öffentliche Bildung und sich auch mit Problemen wie Diskriminierung auseinanderzusetzen. Genau, jetzt geht's weiter. A long time to tell you all now. Okay, and do you have any problems with the fees? Like tuition fees or any other kind of fees at the university? Actually, not the fees are the problem, but the system itself, because it promotes a system that the university brings a lot of students. The university receives an amount of money from the state, and then if you finish or not the university, the faculty itself keeps the money. So there are monies spent on a student who is in the faculty or not, but there are a lot of money spent for nothing, I could say. And also there is the private system, who is very, I don't know what to say, promoted by the state, with just for money and a diploma, a degree. And the occupations themselves, how were they organized? The occupation itself was planned about 3 months before, and all the decisions were taken by consensus. Every step was made by consensus, and we also planned it with the ones from Cluj. Okay, so you were actually connected with the other occupation, and how did the communication take place? Live, face to face. Face to face? Exactly. So the cities are actually close nearby? No, but we went there, uh-huh. Then here. Okay, also wir haben eben gehört, dass wohl Studiengebühren und sonstige Gebühren aktuell kein größeres Problem sind in Rumänien. Er hat aber erwähnt, dass entsprechend die Hochschulen wohl Gelder bekommen, unabhängig davon, ob die Studierenden dann dort studieren oder nicht. Das scheinen sie als Problem zu sehen. 3 Monate haben sie ungefähr gebraucht, um die Besetzung im Vorfeld zu koordinieren. Und die Besetzung in Bukarest und in Cluj wurden gemeinsam koordiniert. Die Menschen sind stark vernetzt und sie haben sich auch gegenseitig besucht und sind in die jeweiligen Städte gefahren während der Besetzung. During the occupations? My personal impressions or the general ones? Your personal impressions. My impression was that the students participating really want to change the university system, and not only. They were solidary and they work in teams and workshops. So they wanted something to change, mm-hmm. Generally. Can you give us some examples of what kind of workshops you were focusing on? Each problem we debate, we had a workshop. For example, the Bologna system, we had a workshop. For discrimination, we had another workshop. And not everyone went to the same workshop. There were created some groups. And how did things develop after the occupations began? After the occupation? Actually, it was very good. I don't know. I think you know that the occupation itself started with a debate at the Faculty of History in University of Bucharest, and then it began the occupation itself. The dean agreed to use the space here in Bucharest, but in Cluj, like you said in that article, the police entered the university and wanted to evacuate them. But in the final, they were allowed to stay because they were not violating any regulation. And so er führte fort und sagte, dass er den Eindruck hatte, dass die Menschen sehr engagiert waren, die an der Besetzung teilgenommen haben. Es war eine sehr solidarische Atmosphäre, die vorherrschte, und es fanden viele Workshops statt, unter anderem auch zum Thema Bologna-Prozess und Diskriminierung, was wohl ein sehr wichtiges Thema zu sein scheint. Außerdem begann das Ganze mit einem Sit-in an der Geschichtsfakultät von Bukarest. Und aus dem Sit-in entstand dann entsprechend die Besetzung. Außerdem versuchte wohl die Polizei an der Cluj-Universität die Besetzung zu räumen. Jedoch waren sie dabei nicht erfolgreich und somit konnte sie weiter andauern und insgesamt zwei Wochen. Further, we stayed the night in the faculty, we slept there. We eat there, all the stuff. But it was okay. Okay, interesting. So now we know more about occupations. What were the reactions like by the public and by fellow students, professors, as well as other groups? Okay, here in Romania, the students are being afraid to join in this cause because of the repercussions. but the student, the teachers, the professors, actually they give us the moral support, and also the society itself. I was speaking with people around the street, and they tell me, what is doing very, very good. So the public itself had a good impression of the movement. And what about political parties or the government? Were there any reactions? No. They did not know what happened. Oh, that's what they say. So they didn't know how to deal with the situation? No, they said in an article in the press that they did not know what happened. Er erläutert weiterhin, dass Studierende sich vor Repressionen fürchten und dass das viele Studierende davon abhält, sich auch aktiver einzubringen in Aktionen wie zum Beispiel die Besetzung, aber dass sie viel Zuspruch bekommen von Professorinnen, aber auch von der Gesellschaft im Allgemeinen und dass die Politik aber wohl sich nicht weiter großartig dafür zu interessieren scheint, was dort passiert. Sie haben bloß in einer Presseerklärung veröffentlicht, dass sie nicht genau wissen, was da passiert und somit das auch nicht weiter kommentiert. Okay, and in the end, okay, the occupation lasted for how long? About 2 weeks. Okay. So it ended on like one week ago, that was? Actually it was on 9th, okay, 9th of April. Alright, well, how do you judge the whole action? Do you think that it was a success? I think it was a success because now we managed to create a united group of students, and also we create the idea that this occupation or another one can be repeated anytime by anyone. And we also have now debates weekly in this university in Bucharest and also in Cluj to debate different problems. So actually it was a success, a small one, but the big problems haven't been resolved, like the budget or the system itself. But small problems have been kind of resolved. So you're saying as a result there's some sort of dynamic now, and is there also an infrastructure? Did you establish an infrastructure as a result of the occupation? We demand a space in the university. In Cluj it was often in the time of the occupation. In Bucharest the dean said that he gave us a space to use it anytime, anyhow we want. But now we organize in Bucharest debates, starting from a movie for now, a different movie on different subjects, and then we start debates just to bring students closer. Okay, interesting. Ja, er sagt, dass die Besetzungen bis zum 9. April anhielten. Ich habe ihn dann gefragt, ob er die ganze Aktion für erfolgreich einschätzt, und er sagt, ja, eigentlich schon. Durch die Besetzung wurden diverse Diskussionen ausgelöst und es finden auch weiterhin wöchentlich an festen Terminen entsprechend Diskussionen statt. Also da versammeln sie sich, um gemeinsam die aktuelle Lage zu diskutieren. Außerdem wurde durch die Besetzung die Ohnmacht, die doch viele Menschen verspüren, durchbrochen, zumindest etwas. Und es entstand ein Gefühl, oder es herrscht jetzt ein Gefühl vor, dass auch solche Besetzungen jederzeit wieder in Zukunft möglich sind. Des Weiteren hat der Rektor wohl an der Bukarest-Universität den Aktiven zugesagt, dass sie jederzeit auch einen Raum bekommen können. Das verbucht er bereits als Teilerfolg der ganzen Aktion. Are also other groups involved in the whole process, such as school students or parents or professors? In this movement, there were two groups I can say that show solidarity. It was a group of students from Iași, another big city in Romania, and group of high school students from Argeș who showed us a banner with solidarity with the movement. Okay, great. And what about the transnational and global level? Is that being discussed among education activists? Between us, it is debate, discussed, but publicly is not discussed because the media does not publicize such actions. Because I can say, and unfortunately it's a bad thing, that here in Romania we don't have the art of protest. Alright. Okay, thanks for the insightful information and your time. And do you have anything else you want to add to people in Marburg? Just keep fighting against the system. Alright. Yeah, thanks. All the best to you, and your struggle is our struggle. Take care. You too. Goodbye. Bye. Ja, und zum Abschluss hat er dann noch erzählt, dass es zwei Soli-Aktionen gab. Einmal in Iași, was eine weitere Stadt ist in Rumänien, wo Studierende ihre Solidarität bekundet haben. Und außerdem haben auch Highschool-Schülerinnen oder Studierende eine Banner-Aktion gestartet in einer weiteren Stadt. Genau, um ihre Solidarität entsprechend kundzutun. Dann habe ich ihn noch gefragt, inwiefern denn die Auseinandersetzung auf globaler Ebene, also die Auseinandersetzung für freie Bildung oder gegen die Kommerzialisierung von Bildung, inwiefern die auch eine Rolle spielen oder diskutiert werden unter den Menschen. Und da meinte er eher weniger, da die Medien auch wenig darüber berichten. Aber unter den Aktiven selber sei das schon ein Thema und dort auf der Ebene setzt man sich auch damit auseinander. Und zum Abschluss habe ich ihn noch gefragt, ob er auch den Menschen in Marburg etwas sagen möchte, und da meinte er nur keep fighting against the system. Ja, ihr hört immer noch Reducation auf Radio Unerhört Marburg 90,1. Bevor wir weitermachen in unserem taffen Programm heute mit einem Beitrag und einem Gespräch zum Weltsozialforum, an dem ein Mitglied von uns teilgenommen hat, machen wir mit einem kleinen Song weiter. Und zwar hören wir jetzt My Name is Ira von Ira Atari.